Das Außenministerium der DVRK übermittelte am 13. Juni dem UNO-Sekretariat einen Brief, der am 9. Juni auf der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der DVRK verabschiedet wurde. Im Brief hieß es: Die koreanische Nation, die sich ihrer 5000 Jahre langen Geschichte und glänzenden Kultur rühmt, wurde von den äußeren Kräften in zwei geteilt und erlitt dadurch eine bittere Tragödie. Seitdem sind 70 Jahre vergangen. Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, der den tiefen Schmerz der Nation und die sich zuspitzende Lage der koreanischen Halbinsel einsah, erklärte allseitig die Richtung und die Wege dazu, mit eigener Kraft der Nation die Frage der Wiedervereinigung des Landes zu lösen. Dank der Tiefgründigkeit und Wahrheit der Idee, der Vernünftigkeit und Weisheit der praktischen Vorschläge und der heißen ehrlichen Liebe zum Land und zur Nation werden die Linie und der Kurs auf die Wiedervereinigung des Vaterlandes von allen Landsleuten absolut unterstützt und begrüßt. Die Partei der Arbeit Koreas und die Regierung der DVRK haben einen festen Willen dazu, gemäß der Linie und dem Kurs einen neuen breiten Weg zur Lösung der Fragen der Nord-Süd-Beziehungen und der Wiedervereinigung des Landes tapfer zu bahnen. Sie haben bereits den Kampf für deren Durchsetzung begonnen. Hierbei kommt es in Frage, welche Haltung und welchen Standpunkt die UNO, die mit der Teilung Koreas und der Frage seiner Wiedervereinigung eng verbunden ist und dabei eine wichtige Rolle spielen soll, dazu einnehmen würde. Alle Verbrechen, sich ungerechterweise in die Korea-Frage eingemischt, die Teilung in Nord und Süd fixiert und in den 1950er Jahren durch den Einsatz der multinationalen Streitkräfte, die ihren Namen missbrauchten, im von den USA entfesselten Aggressionskrieg den unschuldigen Koreanern Katastrophe und Opfer zugefügt zu haben, werden auf ewig auf diesem Boden unvertuscht bleiben. Wenn die UNO, die den Frieden und die Sicherheit der Menschheit schützen und nach Souveränität und Gerechtigkeit der Welt streben sollte, ihre Pflicht und Aufgabe nicht vergessen hat, soll sie nun endlich dem koreanischen Volk im Kampf für die selbstständige und friedliche Wiedervereinigung des Landes aufrichtig helfen und somit die Schäden an dem koreanischen Volk wiedergutmachen. Aber auch heute behandelt die UNO unter der Lenkung von den USA die DVRK, den legitimen souveränen Staat und Mitgliedstaat der UNO, ungerecht, denkt nicht an die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel und schließt sich der Fixierung der Spaltung Koreas an. Die jüngsten verschiedenartigen Sanktionsresolutionen der UNO gegen unsere Republik sind typischer Ausdruck davon. Die UNO soll sich aus der Willkür und Eigenmächtigkeit der USA befreien und mit ihrem nüchternen Kopf vernünftig urteilen, was in der Wahrheit Drohung und Provokation ist und wer wen verurteilen und vor Gericht stellen soll. Die USA sind es, die bisher von den Dutzenden Menschenrechtsresolutionen der UNO keine einzige richtig durchgesetzt, sondern nur mit Füßen getreten haben, aber ihrerseits den angeblichen Menschenrechtsschützer spielen und sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ohne deren Erlaubnis einmischen. Das ist einfach und klar nicht anderes als Untaten zu bezeichnen. All dies ist die miserable Realität der UNO, die ohne angemessenes Kriterium und eigenes Denken als das politische Werkzeug eines einzelnen Staates ausgenutzt wird. Es gibt in der Völkergemeinschaft sowohl große als auch kleine Länder, aber keine übergestellte und untergestellte Länder. Anstattdessen mit der Doppelnorm und Regel, nach der ein Staat im Mittelpunkt steht, auf kleine Länder einschließlich der DVRK Druck auszuüben und großes Hindernis für souveräne Bestrebung und Entwicklung zu bilden, sollte die UNO vom unparteiischen und kühlen Gesichtspunkt aus das Wesen der bestehenden Probleme einsehen und entsprechenden Beitrag zu deren richtigen Lösung leisten. Wie bereits verdeutlicht wurde, ist die Wiedervereinigung Koreas mit der eigenen Kraft der koreanischen Nation selbstständig zu lösen. Sie besitzt ausreichende Basis und Kraft dafür. Die USA haben sich immer in die Frage der koreanischen Einheit eingemischt und die ewige Spaltung Koreas verfolgt. Die UNO sollte nicht mehr über die Umtriebe der USA mit Stillschweigen hinweggehen und blindlings denen beistehen, sondern in Bezug auf die Wiedervereinigung Koreas konsequent an das Prinzip der Achtung der Souveränität und des Selbstbestimmungsrechts der koreanischen Nation festhalten. Wenn die UNO wahrhaft den Frieden und die Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region wünscht, soll sie Einfluss auf die USA ausüben, sodass diese ungerechte Aggressionsambition und nordkoreafeindliche Politik aufgeben. Man erwartet, dass die verantwortlichen Persönlichkeiten des UNO-Sekretariats wie der Generalsekretär eine neue bedeutungsvolle Seite in der Geschichte der UNO schreiben, indem sie positiven Beitrag dazu leisten, die Frage der Entspannung und Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel, der die Welt größtes Augenmerk schenkt, zu lösen.